Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talk Radio Woche. Und heute Nacht sind wir wieder wie immer montags ganz offen für euch und für alle eure Themen. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0180-5678-111. Das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, diese Woche. Das ist Vince und der ist 27. Hi. Hallo, Domian. Ja, Vince. Guten Morgen. Ja, kann man auch sagen. Obwohl das die junge Nacht ist. Was ist dein Thema? Töten und Leben danach. Hast du mich verstanden? Ich habe nur das Wort Tötung verstanden. Ja, also Töten und Leben danach. Töten und Leben danach. Ja. Also, sag's mal ein bisschen klarer und deutlicher. Ja, ich werde es versuchen, weil erstmal sage ich mal so, ich komme aus ehemaligen Krisengebieten. Woher kommst du? Aus Bosnien. Ja. Unten und ich war einige Zeit da unten in der Krieg und hat mich ziemlich mitgenommen. Mhm. Welcher Nationalität gehörst du an? Ich bin Bosnier, also ich bin Muslim. Mhm. Aber ich habe im jugoslawischen Volksarmee gedient. Mhm. Also ich war Offizier. Ja. Wie lange warst du im Krieg und wie lange hast du gekämpft? Also sage ich mal etwa 7 Monate. Mhm. Nicht länger, weil ich es nicht aushalten konnte. Du hast Menschen getötet? Ja, habe ich. Hast du eine Vorstellung, wenn man das überhaupt in diesen Wirren sagen kann, wie viele Menschen du getötet hast? Ganz genau nicht, weil das kann ich nicht. Ich weiß von einigen, welche genau außer meiner Hand starben, also so in den Nahkampf und durch Gebäude einnehmen, da konnte ich zählen, aber anders in den normalen Gefecht, da konnte man nicht zählen, weil ich wusste nicht, ob die tot sind oder verletzt oder. Also es gab Situationen, du hast es gerade gesagt, Nahkampf, wo du einem Gegner wirklich gegenüberstandst und du ihn erschossen hast. Ich stand hinter ihm. Hinter ihm sogar. Mhm. Ja, aber ich habe mich, ich lache jetzt darüber, weil es stört mir vielleicht darüber zu lachen, auch darüber zu weinen, weil im Großen und Ganzen wollte ich nur mehr fragen. Ich bin im Moment auch ein wenig am Schwitzen. Mhm. Es ist nicht gerade angenehm für mich so zu reden, weil ich weiß, dass einige Leute mir noch zuhören. Ja. Aber es ist auch wahr, ich habe im Moment sehr viele Schwierigkeiten damit klarzukommen. Mhm. Du sagtest gerade ja auch am Anfang, töten und leben danach. Ja, gerade das. Ist es so, dass du mit einem sehr, sehr, sehr großen, schlechten Gewissen zu kämpfen hast? Nein. Nein? Nein. Ich hab im Großen und Ganzen keinen schlechten Gewissen, weil ich tat es aus Überzeugen, ich hab gekämpft dafür, woran ich glaubte. Und da war es mir auch im Großen und Ganzen egal, was ich tun muss. Ja. Welche Probleme hast du denn dann heute? Also, heute habe ich die Probleme, dass ich mir über alles, wie soll ich es erklären, dass es nicht blöd sich anhört. Also ich möchte es wieder eine Waffe in der Hand nehmen. Du möchtest? Dass ich im Großen und Ganzen, ich habe Angst vor mir selber, dass ich wieder anfange zu töten. Mhm. Auf was ist das zurückzuführen? Wie kann man das erklären? Ich weiß das selber nicht. Das ist der Problem in mir. Was heißt wieder zu töten? Könnte es passieren, dass du lebst jetzt in Deutschland? Ja. Dass du hier auch ein Verbrechen begehst? Meinst du das nein. so? Oder möchtest nein. du... Nein, nein, nein, so nicht. Also, was es mir wäre vorschwebt, ist es wieder irgendwo in Krisengebieten zu gehen und einfach eine Waffe in der Hand zu nehmen und zu sagen, ja, scheiß drauf. Ihr seht zu, wie du wieder klarkommst. Weil irgendwo war das, also für mich, ich kann das nicht erklären, der Punkt, einfach die... Macht dir Töten Spaß? Ich weiß nicht. Ich kann dir nicht sagen, ja oder nein. Vielleicht ist Spaß. Vielleicht ist Spaß das falsche Wort. Versetzt Töten dich in eine Art Rausch? Nein, es gibt ein unheimliches Machtgefühl. Mhm. Warst du bei Anger? Jemals? Mhm. So, Jan. Anger. Bist du vielleicht im Moment verwirrt, aber hast du schon geangert? Nein. Nein, schade. Aber mach nichts. Ich werde dir versuchen, das zu beschreiben. Einmal musste ich, um meine Soldaten davon zu überzeugen, dass ich tue ganz genau das, was ich auch von denen verlange, habe ich in einem so lautlosen Einsatz habe ich einen Menschen mit einem Messer von hinten getötet. Und gerade der Gefühl, wo mein Messer in dem steckte, ich kann das nicht erklären. Gerade das machte mich unheimlich machtgierig, weil ich merkte sein Leben in meiner Hand. Ja, es war nicht nur in deiner Hand, du hast es ausgelöscht. Ja, ich weiß. Aber irgendwas... Dir ist natürlich klar, dass sich mir der Magen rumdreht, ne? Bitte? Dir ist klar, dass sich mir der Magen rumdreht. Ja. Und nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch Tausenden, Zehntausenden von anderen Menschen. Ich weiß. Und ich bin... Ist es denn so, Vince, lass mich das fragen. Du empfindest, es ist ja nur auch sehr ehrlich, dass du diese Empfindung so beschreibst. Gibt es denn trotzdem in dir einen Widerpart, der sagt, das ist nicht in Ordnung und kämpft dagegen an, versuche dieses Gefühl zu unterdrücken? Sonst hätte ich nicht angerufen. Mhm. Sonst hätte ich auch wahrscheinlich nie aufgehört und von da unten geflüchtet. Mhm. Warum? Weil, ja genau, warum bist du damals von unten geflüchtet? Weil es mir, es nahm mir einfach mein Stolz. Es nahm mir einfach das... Obwohl du so viel Machtgefühl hattest? Ja, es ist voller Widersprüche. Das, was ich im Moment erfinde und das, was mich treibt. Denkst du denn auch schon mal an die Menschen, deren Leben du ausgelöscht hast? Nein. Warum nicht? Denkst du an die Familien? Denkst du an all das Leid, was du persönlich angerichtet hast? Bis zu Eltern, Kinder, Kindeskinder? Nee, tue ich nicht. Warum nicht? Gegen diese Überzeugung, wieso ich das tat. Jede Überzeugung zum Töten ist eine Scheißüberzeugung. Das stimmt, aber ich war einfach so großgezogen. Mhm. Ich war einfach, durch meine Ausbildung war ich einfach auf solche Situationen vorbereitet, dass ich sagen konnte, es ist mein Befehl, das zu machen und ich tue es. Mhm. Ohne es also darauf Rücksicht zu nehmen, wer dafür gerade stehen muss. Mhm. Und am Ende habe ich es verstanden, dass ich dafür gerade stehen muss. Aber du hast ja jetzt, okay, das ist jetzt Vergangenheit. Nicht okay, aber es ist Vergangenheit. Aber du hast ja jetzt die Chance, sage ich mal, eine andere Richtung, eine andere Denkrichtung einzuschlagen. Ja, ich hab das auch ein paar Jahre gemacht. Und ich tat alles, um das irgendwo zu verdrängen, dass ich lerne, damit zu leben. Fang einfach mal an, darüber nachzudenken, über all die Schicksale, die du angerichtet hast, nämlich indem du die Menschen umgebracht hast. Ich glaube, das ist die beste Methode, dich zu heilen und wegzubringen vom Töten. Denke an die vielen jungen Männer, denke an die Mütter, denke vielleicht an die Freundinnen und an die Kinder. Das kann ich nicht. Das musst du aber. Diese Verantwortung trägst du auch. Ja, nur du. Nicht irgendwo, du hast von hinten, du hast sogar Hinterrücksleute erschossen, erstochen. Mhm. Wobei ich ja gar keinen Unterschied mache. Weil es ist auch wahr, ich war nicht bereit zu sterben. Mhm. Und wenn die anderen das nicht begriffen haben, dass es Krieg ist, dann tut es mir leid. Ja gut, aber du erwägst es, du spielst ja mit dem Gedanken, dich gezielt nochmal in eine solche Situation zu bringen. Das stimmt, und das macht mir Angst. Und da stimmt was nicht. Und um dich davon wegzubringen, finde ich, dass es verdammt wichtig ist, dass du mal über die Folgen nachdenkst, all dessen, was du schon gemacht hast. Mhm. Denn all das wird wieder passieren, wenn du in ein Krisengebiet jetzt gehst, wie und wohin auch immer. Mhm. Hast du nicht manchmal Angst vor dir selbst? Doch, habe ich. Besonders wenn ich, zufällig hat sich auch passiert, dass ich auch hier in Deutschland mal schon Probleme gekriegt habe. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, lass mich nur weg. Ich will nichts, ich möchte nichts. Wenn ihr was gegen mich habt, kommt einfach raus. Wie lebst du eigentlich? Was machst du vom Beruf? Ich bin Kellner. Kellner? Du hast also einen Job? Ja. Hast du eine Freundin? Eine Frau? Ja. Ja? Ja. Hast du auch Freunde hier in Deutschland? Freunde? Ja, bekannte Menschen? Ja. Ja. Ja. Ja. Also im Prinzip läuft es für dich eigentlich ganz gut hier? Ja. Es läuft sehr gut für mich. Im Großen und Ganzen, weil die Leute auch nicht, sage ich mal, 99% von den Leuten kennt mich wie einen netten Mann. Mhm. Also wer einfach versucht, irgendwas zu vergessen, was er über ihr nicht reden will. Aber irgendwo kann ich kann das auch unheimlich schwierig jetzt für mich selber, das nicht mehr für mich halten. Ja. Irgendwo musste das raus. Also wenn ich habe gesucht, den Weg, wo ich reden kann. Mhm. Zu wem ich einfach... Weil mir fällt es viel leichter, mit Fremden zu reden, als mit jemandem, den ich kenne. Redest du jetzt zum ersten Mal mit mir überhaupt über diese Thematik? Hast du mit anderen Menschen auch schon mal? Ich habe zu meiner Frau Ich habe mit ihr darüber gesprochen, ich habe ihr alles erzählt, aber wirklich alles. Und sie hat am Anfang erstmal hat sie ziemlich geschluckt, dann wusste sie nicht, was sie mir sagen soll, aber am Ende haben wir die Themen einfach auf die Seite geschoben. Das war pass auf, Jens, ich respektiere sehr, dass du angerufen hast und dass du das auch so, ich wiederhole das nochmal, dass du das so offen sagst. Das zeigt mir schon, dass du auch willens bist, mit dir oder an dir etwas zu verändern. Ich glaube allerdings, dass du, nun wirst du vielleicht abwinken und sagen, komm mir bloß jetzt nicht mit irgendwelchen Psycho-Leuten an. Ich glaube, du hast so viele extreme Dinge erlebt, dass du nur mit professioneller Hilfe in ein anderes Denken hineinkommst. Sprich mit einem Therapeuten, mit einem Arzt oder so. Darf ich dich nochmal kurz unterbrechen? Ja. Ich wollte eigentlich sagen, das war auch einer von Gründen, wieso ich dich angerufen habe. Mhm. Weil ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du mir einen guten Tipp geben, wo ich mich am besten da wenden kann. Ja, das werden wir gleich machen. Das machen wir gleich. Das kann ich dir jetzt hier persönlich in der Sendung nicht sagen, weil ich gar nicht genau weiß, wo du lebst. Und das sind so Detailfragen. Aber du weißt vielleicht, dass ich im Hintergrund immer einen Psychologen habe, eine Psychologin. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Das ist heute auch der Fall. Und ich möchte sehr gerne, dass du jetzt mit der Annette, das ist Annette heute Nacht, darüber noch ein bisschen redest. Sie wird dir konkrete Tipps geben können. Das machen wir so. Du legst jetzt auf und wir rufen dich sofort wieder an gleich. Ja, darf ich dir nur noch eine Kleinigkeit sagen? Bitte. Ich finde deine Sendung klasse. Ehrlich, ich habe mehrmals also geguckt, wo ich Zeit hatte. Und ich muss sagen, ich fand das sehr schön, dass du mit Leuten so offen und ehrlich umgehst. Dass du dem sagst, was du denkst, und das finde ich wirklich klasse. Ich danke dir. Es gibt nicht viele Leute, welche einfach das sagen, was sie meinen. Ich danke dir sehr herzlich für das Kompliment. Und wir machen das jetzt so. Du legst auf, wir rufen dich an. Und ich hoffe, dass es eine Veränderung gibt in deinem Denken. Ich hoffe es auch. Weil im Großen und Ganzen, es gibt nur drei Wege. Entweder Veränderung oder in Krisengebiet oder das Letzte. Ich wünsche dir alles Gute, Vince. Ja, danke. Dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Michael, 36 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Dein Thema. Ja, ich habe nur einen Menschen getötet. Und damit komme ich nicht klar. Erzähl dir davon. Ja, ich habe vor einem halben Jahr einen 12-jährigen Jungen überfahren. Überfahren. Beschreib mal die gesamte Situation. Ja, ich bin zu Hause losgefahren, war unterwegs zum Sporttraining. Und kurz bevor ich also links abbiegen wollte auf dem Parkplatz, ist mir der Junge über die Straße gelaufen und ich habe nicht rechtzeitig reagiert und habe ihn also überfahren. Du hast ihn nicht gesehen? Ich habe ihn gesehen. Aber zu spät gesehen? Zu spät. Du hast ihn überfahren. Wie alt war der Junge? 12 Jahre. 12 Jahre. Und war er sofort tot? Nein, ist auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Das war voriges Jahr, ne, sagst du? Ja, letztes Jahr. Ja. Und ich komm damit absolut nicht klar. Ich bin seelisch am Ende, hab also dadurch meine Arbeit verloren, weil ich, sag ich mal auf Deutsch gesagt, jetzt im Moment nur an der Flasche hänge. Was hast du gearbeitet für früher? Einzelhandelskaufmann. Und erzähl doch mal von den ersten Tagen und Wochen nach dem Unfall. Also ich, ja, die ersten Tage, also ich bin, hab versucht, also nächsten Tag arbeiten zu gehen. Und habe dann aber gemerkt, weil das Bild von dem Unfall, das lief mir also wie ein Film vor meinen Augen immer wieder ab. Du hast den schwer verletzten Jungen dann auch gesehen? Ja. Natürlich, weil du bist ausgestiegen. Ja. War er sehr schwer verletzt? Sichtbar schwer verletzt? Ja. Also es war eine Arterie verletzt. Und hat also eine schwere, offene Wunde am Kopf gehabt. Und ich sag mal so, ich habe an der Unfallstelle habe ich mich auch noch übergeben müssen. Und du hast versucht, dann erstmal ganz normal weiterzuleben danach. Ich habe ganz normal versucht, weiterzuleben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wenn ich ins Bett gegangen bin oder mich Essen gemacht habe oder sonst irgendwas, dann kam immer dieses Bild vor mir und irgendwann habe ich das nicht mehr verkraften können und habe dann also auch versucht, mit Alkohol wegzuspülen. Hast du mal Kontakt gehabt mit den Eltern, mit den Angehörigen des Jungen? Ja, habe ich. Und ich habe mit denen öfter telefoniert. Mhm. Und die haben also selber gesagt, nein, mich träfe keine Schuld. Mhm. Aber wenn ich die Vorahnung gehabt hätte, dass der Junge eventuell sich von seiner Mutter losreißt und diese Vorwürfe mache ich mir, dass ich mich... Aber Michael, da muss ich jetzt sofort zwischengehen. Was hast du für einen Anspruch, wenn du die Vorahnung gehabt hättest? Das ist doch völlig absurd. Wie kannst du denn die Vorahnung haben, dass so etwas passiert? Du bist doch kein Übermensch, nein, das ist doch nicht möglich. Aber ich werfe es mir vor. Ganz objektiv, laut Polizeibericht und Gutachten ist es ganz klar, dass dich keine Schuld getroffen hat. Nein. Ganz klar ist das. Ganz klar. Mhm, ja. Und selbst die Aussagen der Eltern haben dich nicht ein bisschen unterstützt, dass du das verarbeiten kannst? Nee. Gar nicht? Nein, mhm. Absolut nicht. Mhm. Hast du denn danach in irgendeiner Weise Betreuung, Hilfe bekommen von Seiten der Polizei oder von irgendjemandem? Nein, das habe ich auch nicht. Gar nicht. Und ich habe mich, also ich weiß nicht warum, aber ich habe mich in mich selber vergraben und ich traue mich auch nicht, irgendwie zum Therapeuten zu gehen oder so. Hast du ein Umfeld? Hast du eine Familie, eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Gar nicht. Du lebst auch relativ alleine. Ja. Ist das jetzt auch bedingt durch den Unfall oder bist du eher immer so ein Einzelgänger-Typ gewesen? Nein, das ist hauptsächlich jetzt bedingt durch den Unfall. Hattest du vorher auch eine Beziehung? Nein, Beziehung hatte ich nicht. Das nicht, ja. Wie sieht denn jetzt dann im Moment dein Leben aus? Du hast gerade eine Andeutung gemacht, du hängst an der Flasche. Hängst du nur zu Hause und säufst? Ja. Mhm. Ich habe keinen Kontakt mehr zur Außenwelt oder sonst irgendwas. Ich habe keine Freunde mehr. Ich habe das Dartspielen aufgegeben. Ich habe alles. Gehst du zum Grab dieses Kindes? Nein, ich traue mich nicht. Mhm. Ich glaube, dann würde ich ganz zusammenbrechen. Mhm. Mir kommt so gerade durch den Sinn, wo du das erzählst. Michael, wem ist damit gedient, was du da machst? Es ist ein schwerer Unglücksfall passiert, der nur zu bedauern ist und der unendlich traurig ist. Es ist ein Mensch gestorben dadurch. Und jetzt bist du auf dem besten Wege dahin, dein Leben auch völlig zu zerstören. Das weiß ich. Vielleicht sogar auch auszulöschen. Dadurch wird A, der Junge nicht wieder lebendig, B, ist es völlig sinnlos, weil dich keine Schuld trifft, und C, ist es auch ein bisschen arm, dass du so damit umgehst. Ich sag mal so, mich trifft in dem Sinne die Schuld, weil ich in dem Auto gesessen habe und das gefahren habe. Ja, Michael, dann trifft dich auch die Schuld, weil du zufälligerweise auf diese Erde geboren worden bist vor 36 Jahren. Das ist doch absurd, so zu denken. Das ist doch bescheuert. Es ist nur bescheuert, ehrlich. Also ich rede dir jetzt nicht einfach nur gut zu. Glaub mir das. Mhm. Ich sag's jetzt ganz objektiv. Wenn ich irgendwie erahnen würde, du hast da eine Schuld, würde ich das auch sagen. Aber du hast sie doch überhaupt nicht. Du vergräbst dich da in dein Leid und kippst dir die Birne zu. Ich finde es auch ein bisschen ärmlich, muss ich sagen. Bei allem, bei aller Achtung vor dem Schmerz, den du auch empfunden hast. Aber was du jetzt machst, das ist einfach völlig bescheuert, was du machst. Vor allen Dingen auch, wenn du dann nicht mal den Hintern hochkriegst. Entschuldige, wenn ich jetzt so krass mit dir rede. Wenn du jetzt auch nicht mehr den Hintern hochkriegst und dir, wenn du allein damit nicht zuhanden kommst, ist ja okay. Das kann man dir nicht zum Vorwurf machen. Aber ich mache dir zum Vorwurf, dass du dich nicht bemühst um Hilfe von außen. Warum nicht? Warum? Willst du leiden? Willst du dich einkapseln und... Nein, das will ich eigentlich nicht. Aber, Mensch, Kerl, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich bin, sag ich mal ganz ehrlich, ich bin total verzweifelt. Das ist mir schon klar, das merke ich ja auch. Aber es gäbe ja einen Weg nach außen. Und dieser Weg heißt, du suchst dir einen Psychologen, einen Therapeuten, einen Arzt, der sich um dich richtig kümmert, der sich um deine Psyche, deine Seele kümmert, der mit dir arbeitet, wo du jede Woche einmal oder zweimal hingehst. Vielleicht eine sehr lange Zeit. Hm. Also das ist wahrscheinlich das allererste, was ich machen muss, ist sowieso erstmal vom Alkohol runterkommen. Ja, na klar. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann können wir bald alle zu deiner Beerdigung gehen. Willst du das? Eigentlich nicht. Du bist erst 36 Jahre alt. Ja. Wie denkst du denn in diesem Zustand, in dem du dich jetzt befindest und schon einige Monate, fast ein Jahr, wie denkst du denn über deine Zukunft nach? Wie siehst du die eigentlich? Ich habe im Moment keine Zukunft. Und du findest dich auch damit ab? Nein, abfinden tue ich mich damit nicht. Was aber tust du dagegen? Ja, im Moment gar nichts, weil ich mich einfach nur vergrabe. Mhm. Ich meine, du hast vollkommen recht, das ist verkehrt. Aber ich habe vorher auch versucht, Hilfe von außen von meinen Freunden zu kriegen. Aber Michael, da sind die Freunde wahrscheinlich überfordert. Das ist ja nun so gravierend bei dir, dass da ein Gespräch mit einem Freund womöglich auch nicht hilft. Da muss dann schon ein Profi ran. Bist du jetzt im Moment eigentlich nüchtern? Nicht mehr ganz. Aber du redest noch ziemlich klar, also ich merke ja nicht. Pass auf, Michael. Ja. Ich möchte auch, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Mhm. Ne? Das ist aber auch klar, wenn wir dich zurückrufen, dass deine Leitung nicht gleich besetzt ist und du den Hörer daneben legst. Nein, nein. Du kannst überhaupt nichts verlieren. Außerdem ist es im Moment immer noch alles vollkommen anonym hier. Mhm. Die wird dir dann auch noch ein paar Tipps geben, wie du das einfädelst. Ja. Und dann wünsche und hoffe ich sehr, dass du in den nächsten Tagen schon, nicht in den nächsten Tagen, morgen, dass du morgen aktiv wirst und die ersten Schritte unternimmst, dass du in fachkundige Hände kommst. Ich gebe mir die größte Mühe. Es geht um dich und es geht um dein Leben. Vielleicht ist das sogar die beste Sühne, die du leben kannst, indem du jetzt nämlich wieder das Beste aus dem machst, wo du dich jetzt reingeritten hast. Hast du eigentlich jetzt im Moment auch noch Kontakt zu den Eltern von dem Kind? Nein, im Moment gar nicht mehr. Mhm. Michael, lege bitte auf und sobald die Annette frei ist, ruft sie dich gleich in den nächsten Minuten, ruft sie dich an. Ich finde es auf jeden Fall schon mal toll, deine Sendung und dass du mir zugehört hast. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Michael. Tschüss. Carola, 39 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Ja. Nachdem, dass ich das jetzt alles gehört habe, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Fang einfach irgendwo an, ja, bei deinem Thema. An, vor 21 Jahren, da hatte ich eine Fehlgeburt. Ja. Und das war das Kind von meinem ersten Freund, meine erste große Liebe. Ja, wir sind dann auseinandergegangen. Bei der Trennung wusste ich noch nicht, dass ich schwanger war. Das habe ich dann erst nachhinein erfahren. Ja, ich habe dann mich nicht getraut, ihm das zu sagen. Habe immer drauf gehofft, weil wenn wir selben Bahn zur Arbeit gefahren sind, er würde es selber merken, aber dem war leider nicht so. Tja, ich habe dann dieses Kind verloren und habe dann ein Jahr später meinen jetzigen Mann geheiratet, der mir schon gleich damals gesagt hat, dass er einen Kinderwunsch hat. Ja. Aber bei dieser Fehlgeburt ist leider einiges in die Hose gegangen. Mhm. Ich konnte also keine Kinder mehr bekommen. Habe ich mir das aber nie sagen können, bis heute. Mhm. Wir haben anfangs, habe ich das denn so mit abtun können und habe sagen können, naja, wir machen erstmal jetzt unsere berufliche Richtung. Mhm. Wir wollten ein Haus bauen, haben wir gemacht. Mhm. Ja, und dann vor 10 Jahren fing mein Mann an, so, jetzt sollte es sein, dass wir ein Kind bekommen. Mhm. Ja, was mache ich dann? Tja, ich habe immer wieder gesagt, auch keinen Termin, keine Zeit. Mir ist was dazwischen gekommen und naja, aber es tat sich trotzdem nicht. Er ist dann vor das Herz im Arzt gegangen, hat sich testen lassen. Er ist also zeugungsfähig. Mhm. Tja, und nun hängt er mir an der Strippe. Ich soll also jetzt unbedingt zum Arzt und soll sehen, ob bei mir was in Ordnung ist, ob bei mir etwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Aber damit hängt er doch schon jetzt sehr lange an der Strippe, ne? Wenn er schon vor circa 10 Monaten jetzt. Seit 10 Monaten? Ja, ja. Mhm. Ja, seit 10 Jahren ist der Kinderwunsch da, aber seit 10 Monaten ist es jetzt eher extrem. Carola, erklär mir doch mal bitte, warum du deinem Mann bisher nicht offen gesagt hast, dass du keine Kinder kriegen kannst. Ja, weil ich mir das damals nicht getraut habe. Ich habe damals diese Fehlgeburt gehabt, ich hatte sie noch nicht richtig verdaut, als ich den Mann kennenlernte, als ich ihn geheiratet habe. Na gut, das ist ja nun wirklich weite Vergangenheit. Mhm. Und du bist ihm ja auch nicht fremdgegangen. Das war ja nun vor seiner Zeit. Richtig. Was hält dich denn heute davon ab, ihm die Geschichte so zu erzählen, wie du sie mir jetzt erzählt hast? Ja, richtig. Es sind 20 Jahre, die ich ihn praktisch belogen habe. Mhm. Gut, es gibt schlimmere Lügen, sage ich mal. Und aber für mich gibt es nur diese. Mhm. Und jetzt bist du in der Zwickmühle. Er drängt dich quasi zum Arzt zu gehen. Richtig. Und ich weiß, wenn ich hingehe, was der Arzt mir sagen wird. Er wird mir genau das sagen, was der Arzt vor 20 Jahren mir gesagt hat. Ich kann keine Kinder mehr bekommen. Mhm. So, jetzt lassen wir mal 5 Grad sein. Wir spielen jetzt mal ein paar Sachen durch. Du musst ihm, gehen wir folgende Variante. Du musst ihm ja gar nicht sagen, dass du das seit 10 Jahren weißt. Du gehst jetzt zum Arzt und hörst das Resultat. Mhm. Und dieses Resultat sagst du ihm. Damit wäre das Problem noch gelöst. Ja. Wenn du es nicht fertig bringst, ihm zu sagen, dass du das schon seit 10 Jahren weißt, ist mir nicht so ganz nachvollziehbar, aber wenn es nur so ist, ist es so. Naja. Du hast in den 10 Jahren immer irgendwelche Sachen erfunden, um dich da wegzulavieren von dem Thema. Mhm. Immer irgendwie hat es geklappt, nur jetzt in den letzten 10 Monaten funktioniert es einfach nicht. Jetzt geht es mittlerweile so weit, dass er mir sagt, wenn du keinen Termin kriegst, ich besorge dir einen. So, jetzt sag mir mal, kommentiere mal meinen Vorschlag, was ich gerade gesagt habe. Du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, es geht nicht. Und das erfährt dein Mann. Was ist da schlimm? Ja, das weiß ich nicht. Das ist einfach von meinem Gewissen her. Ich weiß, dass es nicht an dem ist. Ich weiß es ja nun schon länger. Na gut, du weißt es länger und jetzt wird es noch einmal attestiert von einem Arzt. Und das erfährt dein Mann. Wie würde dein Mann denn dann darauf reagieren? Was meinst du? Ich denke, er wird sehr enttäuscht sein. Aber er wird dich doch dennoch genauso lieben, wie er dich immer geliebt hat. Oder hast du Sorge, dass er dich verlässt? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Du spielst mit dem Gedanken auch. Ja. Dass er dich dann verlässt, weil richtig. Du... Richtig. Ist das begründet oder ist das jetzt, dass du dich da so reingesteigert hast? Ja, was heißt begründet? Guck mal, ich bin nicht mehr die Jüngste, ich bin 39 Jahre alt. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, von deiner Sicht aus gesehen jetzt. Ja. Und ich weiß nicht, was wird er tun? Er ist 44, wird er sich eine andere suchen, eine jüngere, die in der Lage ist, Kinder zu bekommen? Was passiert dann? Also da ist schon eine klare Verlustangst, ne? Ja, richtig. Mhm. Das sind 20 Jahre, die wir verheiratet sind und diese 20 Jahre kann ich nicht in den Wind schreiben. Mhm. Aber ich muss es in den Wind schreiben, weil es meine eigene Lüge gewesen ist. Und das ist gebacken. Cola, es gibt nur zwei Wege. Entweder fährst du ganz offensiv und sagst und nimmst allen Wind aus den Segeln und sagst, hier, so und so, lieber Mann, ich weiß es seit dem Datum, seit damals. Mhm. Ich habe es mich nicht getraut, so wie du es mir gerade erzählt hast. Naja. Oder du fährst die andere Schiene, dass du jetzt zum Arzt gehst und es jetzt eben schwarz auf weiß nach Hause trägst, dass du keine Kinder kriegen kannst. Und ich will dir mal sagen, wenn dein Mann dich dann deshalb verlässt, dann ist das auch kein doller Mann. Also deshalb eine Frau zu verlassen, weil sie keine Kinder kriegen kann. Ja, aber was ist, wenn der Arzt feststellt, dass es aufgrund einer Fehlgeburt war? Was erkläre ich ihm dann? Carola, ich verstehe die Problematik überhaupt nicht. Das war doch vor deinem Mann, war das doch. Ja, richtig. Aber ich habe ihm das, was davor war, nicht erzählt. Dann erzählst du es jetzt eben. Es ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Aber nur, es ist wirklich nicht so schlimm, das, was du jetzt da verschwiegen hast oder was du gelogen, wie du ihn belogen hast. Dann sag, du musst ihm das jetzt sagen. Du bist jetzt in einer Sackgasse. Es geht überhaupt nicht mehr anders. Es geht nicht anders. Nein, du musst jetzt zum, ich würde an der Stelle jetzt auch jetzt zum Arzt gehen. Oder ist ihm ganz, wenn du, es scheint ja wirklich offensichtlich ganz sicher zu sein, dass du dir deinen Arzttermin ersparen kannst und es ihm sagst. Ich kann es mir normalerweise ersparen. Ich weiß es ganz genau. Aber. Und wenn dieser Mann, wie gesagt, nochmal gesagt, wenn dieser Mann dich verlässt, nur deshalb, dann ist der Mann nicht in Ordnung. Dann ist der Mann nicht in Ordnung, Punkt aus. Wenn ihr Kinder haben wollt, nehmt euch ein Kind an. Ja, das ist kein Problem, denke ich mir mal. Aber einfach dieses, ihm das zu sagen, das ist für mich eine Mauer, da komme ich einfach nicht drüber. Du wirst da jetzt drüber müssen. Ja. Du musst da jetzt drüber. Entweder fange ich an zu klettern oder ich fange an zu springen. Ja, genau so. Genau was mache ich als erstes? Springe ich oder soll ich klettern? Das musst du jetzt nach unserem Gespräch entscheiden. Das kann ich dir nicht sagen, aber du musst was machen. Ja. Ich wünsche dir richtig viel Mut. Du musst jetzt alles zusammenpacken, was du an Mut hast. Ja. Aus der letzten Ecke alles zusammenkratzen. Ja, da ist nicht mehr viel übrig. Ich glaube, da ist noch genügend da. Du hast ja hier auch angerufen, hast es mir erzählt. Ja. Das ist der erste Schritt und jetzt geht's zum nächsten. Na gut, versuchen wir es. Toi, toi, toi. Danke, Jürgen. Tschüss, Carola. Okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir 1:29 Uhr. Ich zögere die Sekunden im Moment hinaus, um vielleicht die exakte Zeit zu sagen. 1:30 Uhr. Jetzt machen wir Pause. We'll be right back. 1.31 Uhr. Hier ist Radio 1 live und hier ist das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und heute Nacht sind wir wieder ganz offen für euch, für all die Dinge, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Also, was brennt euch auf den Nägeln? 0180-5678-111. Das ist meine Telefonnummer. 0180-5678-111. Und wenn ihr mir faxen wollt, und dann schreibt ihr bitte auch eure Telefonnummer drauf. Die Faxnummer lautet 0180-5678-110. 0180-5678-110. Und jetzt begrüße ich herzlich Sibylle. Und Sibylle ist 50 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Sibylle. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal bei dir sein kann. Ja. Und zwar höre ich deine Sendung immer und ich finde sie also super. Danke. Vielen Dank. Domian, jetzt habe ich was angestellt. Und zwar bin ich, ich sag's mal spaßeshalber, ich glaube, ich bin eine Hexe. Du bist eine Hexe? Ich glaube. Mensch, muss ich jetzt Angst haben? Nee, dir tue ich nicht. Erzähle mir, du bist 50 Jahre alt. Ja. Ne? Du bist also nicht mehr so ein ganz junger Spund. Und mit 50 Jahren hast du jetzt entdeckt, dass du eine Hexe bist? Ja, und zwar geht es bei mir darum, Domian, ich wurde vor 1,5 Jahren aus einer Partnerschaft rausgedrängt. Ja. Mit Schlägen und also wüsten Beschimpfungen. Ich wurde also richtig fertig gemacht. Mhm. Dann habe ich mir, also die erste halbe Jahr war wie ein Schock für mich. Mhm. Wie lange hat die Partnerschaft gedauert? Die Partnerschaft war 6,5 Jahre. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, so irgendwann kriegt der seine Rache. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich, wo ich jetzt wusste, er hat eine neue, habe ich mir so eine Puppe gemacht und habe die ein bisschen massakriert. Und mit Gedankenkraft ein bisschen, kannst du dir ja vorstellen. Ja, Voodoo, ne? Ja, fast. Ja. Und jetzt heute bin ich an seiner Wohnung gewesen, habe geschaut, ja, den Namen von ihr gesehen. Mhm. Und dann habe ich rausgeforscht, wo sie herkommt. Mhm. Und hat da angerufen, da war ihr Sohn am Telefon. Und er hat mir gesagt, meine Mutter ist im Krankenhaus. Mhm. Und sie muss operiert werden. Warum? Was sie hat, weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgefragt. Mhm. Aber es hat mir doch ein bisschen zu denken gegeben. Was hast du denn mit der Puppe genau gemacht? Auch mit Nadeln massakriert. Und mhm. Ist aber auch kein netter Zug von dir, ne? Ich weiß, aber war das ein netter Zug, dass ich aus der Partnerschaft raus musste wegen ihr? Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, in solchen Sachen ist meistens immer der schuld, der wichtigste Pol ist, nämlich dein ehemaliger Freund, ne? Ja, aber das eben, und dem kann ich im Moment nichts machen, der soll erst die Schulden zahlen, wo vom Auto noch da sind, das sind über 5.500 Mark. Also Sibylle, ich will darüber gar nicht urteilen. Ich glaube schon, dass es solche Dinge gibt und solche Phänomene. Und wenn du da so eine übernatürliche Kraft haben solltest, dann geh da bloß sehr sorgsam mit um. Es könnte natürlich jetzt in dem Fall auch wirklich nur ein Zufall sein. Es kann sein, ja. Aber ich würde mal schnell die Puppe wegtun und keine Nadeln mehr und... ich bin doch eine Böse. Nein, ich glaube, du bist... Ja, um sowas zu machen. Ja, du hast einen bösen Zug jetzt gehabt an dir und in dir. Ist vielleicht verständlich nach dem Leid oder nach der Kränkung, aber nun ist es auch gut, ne? Ja, ich glaube, es ist jetzt das meiste vorbei. Ja, also ich weiß gar nicht, was man da mit so einer Puppe machen soll, damit alles wieder gut wird. Auf jeden Fall nicht mehr reinstechen, ne? Ja. Ich werde mir Mühe geben, Domian. Hast du denn sonst irgendwie schon mal so übernatürliche Fähigkeiten an dir feststellen können? Ja, und zwar Träume habe ich, die sich schon öfters erfüllt haben. Ja. Wo mein Sohn in China war damals, ist mir das passiert. Ich habe also von ihm geträumt. Er ist in ein Loch runtergefallen. Mhm. Nachträglich hat sich das herausgestellt. Es war wirklich so. Mhm. Da habe ich einmal geträumt, da hat sich den ganzen Bauch aufgeschnitten. Mhm. Und es war auch so. Da war ein Überfall, wurde er überfallen. Mhm. Also es ist da schon was. Also so ganz an den Haaren herbeigezogen ist es nicht. Nee, ich glaube nicht. Mhm. Mhm. Aber du versprichst mir, dass du jetzt nichts Böses mehr tust. Nee, ich tue jetzt nichts mehr. Ich gebe mir alle Mühe. Man muss, wenn man solche Fähigkeiten hat, die positiv verwenden. Ja, ich will sie auch positiv verwenden, aber ich sag dir, mein Hass auf diese Frau ist dermaßen groß. Ja, aber sie hat jetzt auch ihre Strafe und nun wollen wir es auch dabei belassen. Ja, ich glaube, sie hat ihre Strafe, ja. Sibylle, alles Gute wünsche ich dir. Okay, Domian. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jasmin, 20 Jahre. Hallo. Ja, hallo, hier ist Jasmin. Ja, hier ist Jürgen. Ja, ich wollte anrufen und dir über etwas sprechen. Ja. Die muslimische Kultur. Ja. Ich wurde mit 14 leider verheiratet mit meinem Cousin. Du bist Türkin? Nein, Libanesin. Libanesin, mhm. Ich wurde dann mit meinem Cousin verheiratet. Ohne natürlich, dass irgendein Mensch dich gefragt hat? Nee, also die wussten genau, dass ich ihn gar nicht geliebt habe und dass ich einen anderen in der Zeit geliebt habe. Ist das in Deutschland passiert? Ja, das ist in Deutschland. Bist du hier aufgewachsen und geboren? Ja, ich bin hier nicht geboren, aber ich bin hier aufgewachsen. Mhm. Und dieser Junge, mit dem man dich verheiratet hat, lebte der auch in Deutschland oder ja, wurde der angeflogen? Der lebte bei seiner Tante. Mhm. Beschreib doch mal, wenn man mit 14 zwangsverheiratet wird, wie lief das denn damals ab? Das war ein scheiß Gefühl, so. Also irgendwann hat dann jemand zu dir gesagt, hier, das ist dein Mann? Ja, das fing so an, also ich hatte einen Freund gehabt und das haben dann später meine Eltern rausgekriegt und die wollten dann den Leuten beweisen, dass ich noch Jungfrau bin. Mhm. Deswegen musste ich dann meinen Cousin heiraten. Und da gab es eine richtige Hochzeitszeremonie? Ja, die haben die Hochzeit gefeiert und alles drum und dran gemacht. Und das kann man mit 14 Jahren schon als Mädel? Ja, das kann man auch schon mit 13 machen. Mhm. Das liegt an den Eltern drauf an. Und wie alt war der Junge? 17. 17, mhm. Erzähl mal weiter. Ja, und dann fing es so an, dass ich dann zu Sachen gezwungen werde, die ich nicht wollte. Was denn? Ja, ich musste mit ihm schlafen. Mhm. Vermutlich schon in der Nacht, ne? In der Hochzeitsnacht. Und dann hat sich das auch festgestellt, dass ich Jungfrau war und dann waren auch alle Leute ruhig. Mhm. Und trotzdem. Wie hat man das denn dann festgestellt? Hat er das bezeugt? Laken. Wie? Durch einen weißen Laken. Ah ja. Also das Übliche. Das muss man dann den Frauen vorzeigen und die Frauen zeigen das dann den Männern vor. Sind die Frauen während des Geschlechtsverkehrs dabei? Nein, die sind dann draußen vor der Tür und warten drauf. Und da wird der Laken, das Laken rausgetragen und ja, das... Ja, das muss ich dann raustragen und sagen, dass ich Jungfrau dann bin. Mhm. Ich konnte auch nicht abhauen und gar nichts machen an der Nacht. Mhm. Weil die standen auch alle vor der Tür und haben mich schon bedroht. Wie ging es dann weiter? Ja, und dann nach einer Zeit habe ich dann rausgekriegt, dass er mit Drogen handelt und klaut und alles. Mhm. Meine Familie ist nicht gerade vernünftig. Mhm. Ja, und dann hat er mich immer vor den Geschäften geschlagen und so. Und natürlich haben die Leute auch nichts unternommen. Hast du mit dem richtig zusammen gelebt auch? Ja, bei meinen Eltern haben wir zusammen gelebt. Bei deinen Eltern? Ja. Mhm. Ich durfte noch keine eigene Wohnung haben, weil die dachten, dass ich so viel mit den Deutschen zu tun hatte. Mhm. Da hatten sie Angst gehabt, dass ich irgendwann mal abhauen würde. Mhm. Das habe ich dann auch irgendwann mal geschafft, von denen abzukommen. Mhm. Wie alt warst du da? Da war ich 15, 16 um den Dreh. Mhm. Da hast du alles hinter dir gelassen und bist richtig abgehauen. Ja, aber auch mit Hilfe des Jugendamts. Ja. Ich habe auch lange mit dem Jugendamt gekämpft, damit sie mich auch annehmen. Mhm. 6 Monate lang. Nun bist du 20 Jahre alt. Ja. Was ist denn nun in den letzten Jahren passiert und wie geht's dir heute? Ja, dann habe ich einen Jungen kennengelernt und der hat mich dann zu meinen Eltern wiedergebracht. Die haben mich dann wieder aufgefunden. Mhm. Und dann haben meine Eltern zu mir gesagt, ich soll jetzt mich da abmelden, wo ich gewohnt habe. Mhm. Und soll bei denen wieder leben. Die haben mir dann alles wieder versprochen, dass alles wieder gut laufen würde. Mhm. Ich soll froh sein, dass sie mich nicht umgebracht haben. Mhm. Dann hatte ich auch eine Angst gehabt, wieder Nein zu sagen, weil sie wussten genau, wo ich war. Ja. Musstest du denn dann mit deinem Ehemann wieder zusammen sein? Nee, der war an der Zeit dann in Libanon. Mhm. Der wurde dann abgeschoben. Mhm. Ja, und dann bin ich vor ein paar Monaten wieder abgehauen. Ach, du hast weil ich Angst hatte, dass sie mich nach Libanon zu ihnen schicken würden. Ach, also du hast bis vor ein paar Monaten bei deinen Eltern gelebt wieder. Ja. Und jetzt bist du weg? Ja, auf der Flucht. Du bist auf der Flucht? Ja, ich bin von Stadt zu Stadt zurzeit. Und hast irrsinnige Angst wahrscheinlich? Ja, die haben mir versprochen, dass sie mich umbringen werden, wenn sie mich finden würden. Weil das eine Sünde ist, sag ich jetzt mal so, sowas zu machen. Mhm. Was hast du vor zu tun? Ja, ich weiß nicht. Weiterkämpfen kann ich nicht. Hast du eine Perspektive? Nee, bis jetzt noch nicht. Mhm. Also ich habe auch schon in der Zeitung, habe ich schon was versucht zu machen, damit sie mich in Ruhe lassen, aber haben sie auch noch nicht gemacht. Mhm. Und du vermutest schon, dass sie dir auf die Spur kommen? Ja. Mhm. Ich meine, die Familie ist ziemlich groß von uns. Mhm. Und du nimmst diese Drohung sehr ernst, dass sie dich umbringen wollen? Das haben die auch schon mal bei einer Tante von mir versucht. Mhm. Das heißt, weil du gegen alle Ehren und, ja, alle Ehren und Stolz, alles. Gegen alles verstoßen hast? Ja. Mhm. Weil ich sie blamiert habe, so in deren Augen. Ja. Was hältst du denn von dieser Tradition, dass man die... Scheiße. Mhm. Ich meine, ich bin mit Deutschen aufgewachsen. Ich durfte auch nie zur Schule gehen. Mhm. Weil er das gemerkt hat, mein Vater, dass ich mehr Deutsch bin, anstatt jetzt Muslimin bin. Mhm. Naja, man kann ja auch Muslimin sein und sehr gute Muslimin ohne diesen ganzen Kram mitzumachen. Ne? Ja, eigentlich glaube ich auch an meine Religion und ich finde meine Religion auch gut, aber das, was meine Eltern mit mir abgezogen haben, war auch nicht gerade perfekt. Mhm. Es gibt ja nun genug Muslems, die auch ganz anders leben, ne? Und ja, das liegt an den Eltern drauf. Genau, und die viel liberaler sind. Ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, du bist gar nicht in die Schule gegangen. Wie ist das denn möglich gewesen? Ich bin ziemlich selten zur Schule gegangen. Mhm. Ziemlich selten, auch mit Beobachtung meines Vaters. Ich konnte auch nie richtig lernen. Mhm. Ich durfte auch keine Hausaufgaben machen. Als du so 12, 13 warst, hattest du da schon da so im Gespür, dass dir da sowas droht? Ja. Mhm. Ich wurde auch schon von klein auf Kind an irgendwie weißes Schaf, schwarze Schaf in der Familie. Ich wurde immer geschlagen. Mhm. Ich habe nicht die Sachen gekriegt, die ich wollte. Diese Tradition ist so menschenverachtend, ne? Ja. Ja. Es wird überhaupt nicht da, gefragt, ob die jungen Leute, die betroffen sind, ob die das wollen, ne? Aber es war nicht, ich war die Einzige in der Familie, die so behandelt wurde von meinem Vater und meiner Mutter. Wie kam das? Ich weiß es nicht, warum. Also mit den anderen ist man freiheitlicher umgegangen? Ja, meine Schwester durfte zur Schule gehen, sie durfte schwimmen gehen, sie durfte für ein paar Stunden alleine rausgehen, mit ihren Freunden sich treffen. Ich durfte gar nichts machen. Mhm. Ich musste schon mit 9 Jahren schon kochen und putzen, alles. Dann hast du mit deinen 20 Jahren noch nie eine schöne Liebe erlebt? Nein. Noch nie. Warst du schon mal heimlich in einen Jungen verliebt, an den du dich nie herangetraut hast? Ja, also ich habe es gelernt, so von meiner Sicht aus, wenn ich Menschen liebe, die verliere ich sowieso wieder. Mhm. Das macht mich sehr traurig, was du da erzählst. Ja, ich habe auch vieles erlebt. Was hast du erlebt? Ich habe auch viele Selbstmorde so schon hinter mir gehabt. Und leider ist es nicht gelungen. Mhm. Hast du irgendwelche Menschen, die dir helfen? Ja, ich habe Pflegeeltern. Du hast Pflegeeltern? Ja, inoffiziell. Und wissen deine richtigen Eltern von diesen Pflegeeltern? Ja, die werden auch bedroht von denen. Mhm. Das heißt, du kannst dich bei denen auch gar nicht verstecken? Nein, das waren mal die Vermieter von meinen Eltern. Mhm. Die haben sich damals um mich gekümmert, vor ein paar Monaten. Mhm. Die haben mir dann Geld in die Hand gedrückt und haben mir Mut gegeben, dass ich lieber abhauen sollte. Ich habe Jasmin leider Gottes, leider schon auch einige Male oder viel zu oft in dieser Sendung solche Geschichten gehört von Mädels, die in einer solchen Situation sind. Und da kann einem wirklich die ganze Wut hochkommen, dass so ein Mittelalter noch heute regiert, ne, mitten unter uns. Ja, viele Mädchen trauen sich auch, glaube ich, nicht anzurufen. Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch nicht irgendwie mein richtiger Name gewichtet. Nein, das ist auch alles, ja, ist auch alles in Ordnung. Ich bin nur jetzt wirklich sehr hilflos. Hm. Ich weiß nur, dass es in großen Städten, in Metropolen, überall in Deutschland, ja, dass es von Frauen organisiert so binationale oder mehrnationale Hilfegruppen gibt. Ja, wo, in meiner Lage ist es schwer. Ich weiß, ich war auch genügend in Frauenhäusern. Naja, es müssen aber Frauenhäuser sein, wo auch Frauen arbeiten, die aus dem gleichen Kulturkreis kommen wie du und die das kennen. Ja, ich meine, ich kenne viele türkische Frauen und arabische Frauen, die von ihren Männern abgehauen sind, aber die haben nicht so einen schlimmen Fall wie ich, wo ich immer Angst haben muss, ich werde jetzt in dem Moment umgebracht. Mhm. Dennoch möchte ich gleich, dass du auch noch mit meiner Psychologin redest. Nicht aus irgendwelchen psychologischen Gründen, sondern ich bin sicher, dass wir dir ein paar Adressen geben können. Ja. Adressen nämlich von Selbsthilfegruppen oder Hilfegruppen von Frauen, die eben aus anderen Kulturkreisen kommen, jetzt in deinem Fall eben aus einem muslimischen Kulturkreis, die dieses genau kennen, weil ich glaube, das können deutsche Frauen gar nicht so ermessen, in welcher Not du im Moment steckst. Ja, und ich wollte auch jetzt bei diesem Anruf auch sagen, dass sich auch, also jetzt muslimische Mädchen trauen sollten, doch von zu Hause abzuhauen, weil ich weiß, dass es richtig schwer ist, da zu leben. Mhm. Meinst du? Ich wollte versuchen, öffentlich zu gehen. Mhm. Ich finde das sehr, sehr toll, dass du das machst. Und sehr verdammt mutig von dir. Vor allen Dingen auch in deiner Situation im Moment. Ja. Glaubst du, du kannst es gut beurteilen, besser beurteilen, glaubst du, dass diese Tradition noch sehr weit verbreitet ist, in vor allen Dingen auch in Familien, die in Deutschland leben? Ja, das sowieso. Mhm. Das sind ja Sachen, die wir so als Deutsche gar nicht so mitbekommen. Ne? Ja. Das läuft ja auch ganz geheim dann in den Familien ab. Ich meine, nicht bei jedem, bei mir lief es nicht so geheim ab. Mhm. Aber man muss damit leben. Liebe Jasmin, wir machen das so, du wirst dich gleich mit meiner Psychologin nochmal unterhalten. Ja, ist okay. Und dann hoffe ich sehr, dass wir dir mit irgendeiner Adresse helfen können. Ja, das wäre schön. Und ich hoffe sehr, dass das irgendwie hingebogen wird und dass da nichts Schlimmes passiert mit dir. Ja, will ich auch hoffen. Wie siehst du denn überhaupt, du hast ja jetzt auch keine Ausbildung und nichts, nee, ne? Nee, hab ich nicht. Was würdest du denn gerne machen wollen? Was möchtest du? Verkäuferin. Mhm. Hast du den Schulabschluss? Nein, auch nicht. Auch gar nichts? Mhm. Auch keinen Hauptschulabschluss? Nein. Das heißt, du müsstest nochmal so richtig ran, ne? Aber ich meine, mit 20 Jahren geht das ja. Ja, geht noch. Ich wünsche von Herzen, dass man dir und dass du eine Chance noch bekommst. Ja, danke. Alles Gute, Jasmin. Deine Sendung ist gut. Danke, Jasmin. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Mario dran. Mario ist 22. Ja, hallo Domian. Mario. Ja, mein Thema ist Gehörlosigkeit. Gehörlosigkeit? Ja. Aber du also bist... Ich bin nicht selbst betroffen. Ich wollte gerade sagen, sonst wäre es ein bisschen schwierig, dass wir beide miteinander reden. Ja, meine Eltern sind gehörlos, beide. Die sind völlig gehörlos? Ja. Hm. Meine Mutti hat einen Hörrest, den kann man nicht in Prozent ausdrücken. Der liegt in einem hochfrequenten Bereich, also auf Pfeiftöne reagiert. Sie müssen halt sehr laut sein. Hm. Und dein Vater? Der ist völlig taub, also null. Du bist so aufgewachsen? Mhm. Du bist also quasi in der Stille aufgewachsen? Nein. Nein? Nein. Erzähl mal, also... Ich habe sprechen gelernt. Wie? Sonst hätte ich auch nicht sprechen können. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also die beiden Eltern sprechen ja nicht miteinander. Oder wie? Die sprechen schon mit mir, doch. Also ich spreche auch mit denen. Das Sprechen habe ich von meiner Großmutter gelernt. Mhm. Können denn deine Eltern, deine Mutter, dein Vater, können die denn richtig sprechen? Das ist doch sehr schwer für einen Gehörlosen. Das ist für mich ist es kein Problem, die zu verstehen. Für Außenstehende schon. Also im Prinzip, wenn ich sage, ich spreche drei Sprachen. Ich kann einen Teil Gebärdensprache. Mhm. Ich verstehe, ich sage da Dialekt dazu, den Dialekt meiner Eltern. Mhm. Und halt noch normal Deutsch halt. Und wie kommunizierst du hauptsächlich mit deinen Eltern, mit der Gebärdensprache oder mit diesem Dialekt? Beides. Mhm. Mit meinem Vater hat sich das im Laufe der letzten 15 Jahre soweit so in Fleisch und Blut übergesetzt, dass ich mit ihm im Prinzip ohne Gebärdensprache mich unterhalten kann, mhm. weil er mich komplett von Lippen versteht. Mhm. Das heißt, ich muss ständig mit weit offen geöffneten Mund, damit man Lippen- und Zungenbewegung gut sehen kann, mhm. mich mit ihm unterhalten. Meine Mutter ist es schwieriger, die versteht mich schon von Lippen abzulesen. Mhm. Nur ist meine Mutter gehörlose Hilfsschülerin. Mhm. Mhm. Und zwar brauche ich da noch ein bisschen die Unterstützung der Gebärdensprache. Ja. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Ja. Ja. Trotzdem, du hast gerade gesagt, das so locker dargestellt, stelle ich mir das sehr schwierig vor, wenn man so als Kind in einer solchen Familie lebt, dann richtig sprechen zu lernen. War das für dich ein Problem? Warst du immer ein bisschen hinten an gegenüber den Gleichaltrigen? Eigentlich nicht. Das ist mir nie aufgefallen. Ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Haben Ach so. Ganz normal. Achso, du bist also aufgefallen. Was heißt bei meinen Großeltern? Entschuldigung. Meine Eltern wohnen oben, meine Großmutter unten, mhm. und ich bin ständig im Prinzip zwischen beiden Etagen gewandert. Kannst du dich erinnern an eine Situation, als dir klar war, als Kind, dass deine Eltern überhaupt nicht richtig reden können, so wie das alle anderen Leute, die meisten, können? Eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich nicht. Das ist für mich ganz normal, deswegen habe ich auch deine Frage vorweggenommen. Mhm. Mich verblüfft das. Jeder, der das als erstes erfährt, dass meine Eltern gehörlos sind, die erste Frage ist, wie hast du sprechen gelernt? Mhm. Das ist für mich absolut irgendwie ganz ganz eigenartig. Da fange ich manchmal an zu lachen. Das ist mir zwar manchmal blöd, aber... Aber liegt ja nahe, ne? Und wenn du deine Großeltern nicht gehabt hättest, wäre es ja vielleicht auch ein bisschen schwieriger gewesen. Ja, ist richtig. Sag ich jetzt mal so. Kann ich mir schon vorstellen, ja. So im Elternhaus, in deinem Elternhaus, ist es doch dann eigentlich... sehr still, ne? Man hört keine Musik, der Fernseher läuft nicht, das Radio nicht, oder? Fernseher existiert, Radio existiert nicht. Mhm. Dank Videotext ist es meinen Eltern möglich, sagen wir 25% der öffentlich-rechtlichen Filme zu lesen, mhm. Mhm. und zu sehen halt. Mhm. Wenn man zu euch in die Wohnung will, normalerweise klingelt man. Wie macht man das bei dir, bei deinen Eltern? Ja, da wird auch geklingelt. Und zwar gibt es da eine Firma, Namen möchte ich nicht nennen, ist aber euch nicht erlaubt. Ja. Die stellt spezielle Geräte dafür her. Ah ja. Und zwar ist das eine Blitzlichtklinge. Eine Blitzlichtklinge? Das heißt, man sieht ja. das dann auch, wenn es klingelt. Mhm. Ja. Also ich komme aus dem Ostteil Deutschlands. Mhm. Früher war es halt komplizierter, das waren halt nur ganz normale Glühbirnen. Mhm. Und auch die 100 Watt Birnen haben am Tag nicht gereicht. Es war am Tag manchmal schon ein Problem, wenn die Sonne stark geschienen hat, mhm, überhaupt zu sehen, dass jemand klingelt. Mhm. Also ist heute durch die neue Technik dann halt besser geworden. Mario, glaubst du, dass du bist ja nun, also da sind wir uns ja einig, dass das eine ungewöhnliche Situation ist, aufzuwachsen, wenn beide Eltern in dieser Weise behindert sind. Ne? Mhm. Ist ungewöhnlich. Glaubst du, dass das auch einen Vorteil für dich hatte, dass deine Eltern nicht sprechen können? Sprechen schon, hören nicht. Genau. Mhm. Das nicht hören ist ein Vorteil, manchmal schon, ja. Inwiefern? Es ist zwar nicht die feine englische Art, aber, ehrlich gesagt, kann ich da schon manchmal so hinterm Rücken, du kannst dich mal rausrutschen. Das kriegt dann halt niemand mit. Achso, du hast dann über die Mutti geflucht, wenn sie dir irgendwas nicht gegeben hat, aber sie hat es ja gar nicht hören können. Sie hat es nicht hören können, genau. Ah ja, das ist natürlich ein Vorteil, ja klar, kann man so sehen. Ja. Bist du auch mit Diskriminierungen aufgewachsen, dass Kinder oder Freunde dich gehänselt haben, dass deine Eltern eben nicht so normal sind wie die Eltern der anderen? Nee. Das nicht? Nee, die waren immer irgendwie ganz toll begeistert irgendwie. Mhm. Ich fand das interessant, die waren neugierig, ich kann da Stunden drüber erzählen. Es fasziniert irgendwie jeden. Mhm. Nur die Kehrseite der ganzen Medaille ist, dass ich will es nicht irgendwie behaupten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass meine Eltern in der Öffentlichkeit diskriminiert werden. Mhm. Ja, werden sie diskriminiert, das musst du doch mitkriegen oder wissen. Also in meiner Gegenwart ist es mir wenig aufgefallen, aber ich kann mir es gut vorstellen, weil die Aussprache ist, die klingt anders. Mhm. Wenn du, das wirst du schon gemacht haben mit 22 Jahren, wenn du mit deinen Eltern über akustische Dinge sprichst, also sagen wir mal nehmen wir Musik, wie bringst du deinen Eltern Musik nahe? Das ist ja sehr schwierig, das per Sprache jemandem, der noch nie Musik gehört hat, zu erklären, was das ist. Habe ich eigentlich nie gemacht. Da gab es doch irgendwie nie einen Anlass. Das interessiert die irgendwie auch gar nicht. Sie können Musik wahrnehmen. Und zwar, wenn man das jetzt mal etwas Fernseher, Radio ein bisschen lauter macht, die besten, kann man es fühlen. Ja, ja. Dadurch, dass bei denen ja im Prinzip ein Sinnesorgan ausgefallen ist, verstärkt die anderen. Mhm. Das heißt, der Gefühlssinn ist stärker, das Sehen ist besser, Riechen, alles verstärkt. Mhm. Ich kann in der Disco gewesen sein, das Hemd, das kann einen Tag an der frischen Luft gehangen haben, die riechen trotzdem noch, dass die Krippen fallen, das ist meinetwegen. Mhm. Das ist unwahrscheinlich. Du beherrschst die Gebärdensprache auch hundertprozentig? Nein. Nein. Trotzdem frage ich dich, du wirst einen Einblick haben in diese Gebärdensprache. Kann man mit Gebärden sich so fein und nuanciert ausdrücken, wie man das mit Sprache kann? Nee, würde ich nicht sagen. Mhm. Würde ich nicht sagen. Es gibt nicht für jedes Wort eine passende Gebärde dazu. Mhm. Also es dient zu der groben Kommunikation. Ja. Der wichtigsten Kommunikation vielleicht. Ja. Mhm. Das ist aber für meine Eltern wiederum ganz normal. Das ist für die halt viel, was für mich wenig aussieht. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel früher zu deinen Eltern gesagt hast, ich gehe jetzt ins Bett, schlaft schön, dann sag ich zum Beispiel halt dann, Lippen, ich kann jetzt dann ablesen, ich Bett, tschüss, macht's gut. Es gibt eine Handbewegung dazu. Mhm. Oder genauso, man will was essen, sagen wir, ich würde gerne was essen, was gibt's so Schönes, dann sage ich, oder mach eine Handbewegung. Mhm. Und da ist die Sache gegessen. Mhm. Also, hast du manchmal Mitleid mit deinen Eltern oder ist das so völlig okay? Doch, Mitleid kann man schon oft haben. Das gibt viele Probleme. Mhm. Alleine Behördenkram. Die ganzen Formulare sind komplett auf Leute ausgelegt, die im Prinzip damit das verstehen können. Das ist traurig überhaupt, dass das ganze Leben, das ganze Alltagsleben hauptsächlich auf gesunde Menschen ausgerichtet ist und man überhaupt keine Rücksicht darauf nimmt, dass es so viele Menschen gibt, die behindert sind. Was macht denn dein Vater vom Beruf? Er ist Bautischler. Bautischler. Mhm. Mhm. Lieber Mario, das war sehr interessant, mit dir zu reden. Und schön, dass du angerufen hast. Jo. Ich danke dir sehr herzlich und schönen und einen ganz netten Gruß und lieben Gruß an deine Eltern. Jo, mache ich. Okay. Ich habe zwar jetzt nur Kassette aufgenommen, aber Videorekorder konnte ich mir noch nicht leisten. Na gut, aber du kannst ihnen ja davon erzählen. Ja, ich kann es ihnen erzählen. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss, Mario. Gruß ans Team. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Jürgen dran und Jürgen ist 20. Jo. Ja, hallo Jürgen. Ja, Namensvetter, hi. Hallo. Also erstmal muss ich nochmal ganz schnell was zu Jasmin sagen. Ja. Also ich drücke ganz fest die Daumen und hoffe, dass sie ihr Leben für sich positiv verändern kann. Und ich finde das auch ganz schlimm, wie es so ist. Mit dem Glauben eben. Das ist wirklich nicht so toll. Vor allem das ist ein Auswuchs des Glaubens, ne? Das ist ja dieser Glauben nicht an sich, ne? Nein, an für sich nicht. Also ich meine, die sind damit sehr glücklich wahrscheinlich. Es gibt extremistische Moslems und extremistische Christen genauso, ne? Also das haben wir nur überall. Aber jetzt zu deinem Thema. Genau, mein Thema ist der Meister. Der Meister? Genau, Gildo. Gildo Horn. Ja, ich habe schon verstanden. Wir brauchen nur der Meister zu sagen. Was möchtest du zu ihm sagen? Also ich habe erstmal drei Tipps, wie man den auch wählen kann. Ja, bitte. In Birmingham. Also erstmal kann man natürlich ins Ausland fahren und dort anrufen, ne? Also im Prinzip sollten alle Deutsche, die so am Rand von Deutschland leben, ja, das sowieso, ne, ins rüberfahren und von da aus dann wählen. Den Meister huldigen, ganz genau. Genau. Das machen wir ja sowieso alle. Genau. Wir Kölner fahren ja alle nach Holland. Ja? Und nach Belgien. Das ist ja schon so abgesprochen, ja. Das finde ich gut. Ja. Also dann kann man noch zum Beispiel Handypartys mit Freunden veranstalten, und zwar mit Satellitenschüssel. Aha. Da gibt es ja auch verschiedene Länder, die da irgendwie, zum Beispiel Polsat, die da senden, und die blenden natürlich auch die Nummern ein. Und da kann man dann die eingeblendete Gildo-Nummer per Handy anrufen. Über Handy? Ganz genau. Kostet natürlich was, ne? Kostet schon was. Aber letztendlich sind uns alle Kosten egal. Eben. Ne? Wir verschulden uns gerne für ihn. Das ist eine Minute im Leben, Mensch. Und wenn wir eine Woche hungern müssen, es ist völlig egal. Ich denke auch. Ne, für ihn tun wir das. Ich meine auch. Okay, also Handy, das ist noch ein zweiter guter Tipp. Genau, dann gibt's einen TV-Movie-Online-Chat. TV-Movie-Online-Chat. Genau, hätte ich vielleicht nicht sagen brauchen, aber nun ja. Ja. Es gibt auch noch andere Zeitschriften. Ja, ist ja egal. War, ist das die Nummer http://www.tvmovie.de/chat. Und da gibt's dann alle ausländischen Abstimmnummern. Aha. Also da kann man gleich noch ein paar Nummern mehr kriegen wahrscheinlich. Du bist ja wirklich ein Fachmann. Also ich habe es nachgelesen. Ja. Du hast es richtig recherchiert, also Respekt, ne? Ja, das muss ja sein, Mensch. Noch ein Tipp? Nein, das war's eigentlich. Das waren schon drei sehr gute Tipps. Ja, da denke ich auch. Was ist deine Prognose? Also bei aller Euphorie sind wir ja... Ja, also weiß ich nicht. Ich denke mal, die ausländischen Mitbürger, die werden das wahrscheinlich nicht so zu schätzen wissen, wahrscheinlich nicht so wissen, was dabei ist. Ich glaube, den Franzosen und Engländern, wie sie alle heißen, denen fehlt einfach der Sinn für dieses Niveau, ne, was er uns präsentiert. Ich denke auch. Also da waren aus England schon so zu viele Nachrichten irgendwie, dass die meinten, wie kann man denn sowas nach Birmingham schicken und so. Also. Obwohl mich gewundert hat, ich habe im Fernsehen auch einige Berichte gesehen, er ist Thema in der englischen Presse. Natürlich. Das heißt ja schon was, ne? Ist ja auch ein Paradiesvogel, nicht wahr? Ja, welcher deutscher Star oder Nicht-Star der letzten Jahre wurde beachtet von der englischen Presse? Keiner, ne? Keiner. Und Gildo hat ja auch gesagt, jedes Land bekommt den Vertreter, den es verdient. Ja, und das ist ein großes Kompliment für uns, ne? Ganz genau, finde ich auch. Also wir sind schon alle ziemlich klasse, ne? Ich denke auf jeden Fall, Mensch. Klar. Also was meinst du, mit welchem Platz könnte man gut leben? Also unter den ersten fünf finde ich schon ganz okay. Das finde ich auch gut, ja. Finde ich auch gut für Alf Igel, nicht wahr? Ja, genau. Alias Stefan Raab. Lieber Jürgen, ich danke dir für die guten Tipps. Ja, klar. Und wir sind natürlich alle dabei. Klare Sache, ne? Sowieso. Und drücken die Daumen. Auf jeden Fall. Alles Gute. Ja, ebenso. Tschüss. Ne? Tschüss. So, meine Lieben, das war der Einstieg in die Talkradio-Woche. Heute Nacht. In der Technik war Leo Scholten. Und morgen heißt unser Thema Ärztefusch. Wer von euch ist betroffen und wer möchte erzählen und vielleicht auch erzählen, um anderen Leuten den Weg zu beschreiben, wie man sich irgendwie revanchiert hat oder wie man eine Selbsthilfegruppe gegründet hat, was auch immer. Ärztefusch morgen, Thema bei 1Live Domian ab 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis dahin.